Erster lobt Gott. Lobt den Namen von Gott. Ihr seid seine Diener. Lobt ihn. Zweiter, ihr steht in seinem Haus. Ihr seid im Vorhof von Gottes Haus. Dritter, lobt Gott, denn er ist gut. Singt Lieder für seinen Namen. Das ist schön. Vierter, Gott hat Jakob gewählt. Das Volk Israel gehört jetzt zu ihm. Fünfter, ich weiß, Gott ist sehr groß. Er ist stärker als alle anderen Götter. Sechster, Gott macht alles, was er will. Er macht Dinge im Himmel und auf der Erde. Siebter, er macht die Wolken und den Regen. Er macht Blitze und den Wind. Achter, er hat die ersten Kinder in Ägypten getötet. Auch die Tiere starben. Neunter, er tat Wunder in Ägypten. Er kämpfte gegen den Pharao und seine Diener. Zehnter, er hat viele Völker besiegt. Er hat starke Könige getötet. Elfter, er besiegte Sihon und Og. Er besiegte alle Könige in Kanaan. Zwölfter, er gab ihr Land seinem Volk. Israel darf dort jetzt wohnen. Dreizehnter, Gott, dein Name bleibt für immer. Alle Menschen erinnern sich an dich. Vierzehnter, Gott hilft seinem Volk. Er ist gut zu seinen Dienern. Fünfzehnter, andere Götter sind aus Silber und Gold. Menschen haben sie gemacht. Sechzehnter, sie haben einen Mund, aber sie sprechen nicht. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Siebzehnter, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie atmen nicht. Achtzehnter, die Macher dieser Götter sind wie sie. Auch alle Menschen, die ihnen glauben. Neunzehnter, Volk Israel, lobt Gott. Familie von Aaron, lobt Gott. Zwanzigste, Familie von Levi, lobt Gott. Alle Menschen, lobt Gott. 21. Lobt Gott in Zion. Er wohnt in Jerusalem. Lobt Gott.